Hallo, Holmes. Hallo? Holmes, hier ist der Wellenmacher. Wer? Der Wellenmacher. Nee, das glaube ich dir nicht. Das glaubst du nicht? Nee. Bist du ganz sicher? Mach mal die Welle. Okay. Ja, du bist der Wellenmacher. Jetzt hast du die Gespräche ja verfolgt, so, ne? Ja. Und möchtest du ein kleines Feedback geben? Also, Holmes, ich bin ganz zufrieden mit deiner Stimme und deiner Art, die ist jetzt ganz gelassen. Aber deine Anrufer, ich muss ja sagen, hier, ich gebe denen jetzt mal einen Tipp. Wenn ihr die Welle hört vom Wellenmacher, lehnt euch einfach mal zurück, lasst die Eier ein bisschen schaukeln und denkt, ihr liegt am Strand und der Holmes verführt euch. Ja, und was hast du hast jetzt das letzte Gespräch gehört, der mit der Luft? Mit dem kleinen Typen, der sich selbst die Eier schaukelt, die Eier poliert mit seiner Hand. Ja. Das fand ich ganz bemitleidenswert. Und ich gebe ihm mal einen Tipp, dem kleinen Zuhörer, dem 14-jährigen Havak. Wenn der Probleme hat, soll er doch einfach an die Welle denken. Ich mach's ihm jetzt nochmal. Und jedes Mal, wenn er die Welle hört, hat er automatisch eine Freundin. Findest du das lustig? Nein, ich freue mich irgendwie darüber, dass du einfach hilfst. Das ist mein Beruf, das ist mein Job, dafür bin ich auf die Welt gekommen. Ich bin schon auf die Welt gekommen und da haben die Ärzte schon gesagt, ich bin der Wellenmacher. Ich mache die Menschen glücklich. Und hattest du nicht vielleicht einen Mentor oder so? Mentor, du meinst einen Trainer? Ja. Der sitzt jetzt gerade auf den Malediven und träumt gerade von mir. Achso, wie ist denn die Seite, wo du on air bist? Die Seite gameradioonline.de wie du es möchtest, .com, .net, FM, je nachdem. Schließ die Augen und du siehst vor dir. Und du bist selber homosexuell? Nein, ich bin einfach nur der die Welle rüberbringt, der dir die Menschen glücklich macht. Die Welle ist einfach nur ein Objekt, um die Menschen zu beruhigen, um die Menschen glücklich zu machen. Ja. Und die Welle ist extra, also heute Abend habe ich extra die Welle für dich gemacht. Das war eine besondere Welle, extra die Welle für den Holmes. Oh, das ist ja nett. Das war eine Holmes-Welle, ja? Das freut dich, gell, das freut dich. Ja. Und wenn du heute Abend schlafen gehst, Holmes, mach die Augen zu und träum von der Welle. Ja, kann man dich von der Welle nackig treiben. Ja, das Gespräch jetzt wird bestimmt auch gerade aufgenommen, dann kann ich mir das ja immer wieder anhören. Ne? Funktioniert das denn auch, wenn ich jetzt halt, wie soll ich sagen... Du kannst das Gespräch aufnehmen, du kannst MP3-Format brennen, kannst in deinem Auto hören, mach die Augen zu und träumst dann von der Welle. Wenn du gegen einen Baum fährst oder so, ist kein Problem, Holmes, die Welle bringt dich wieder gesund nach Hause. Das ist ja schön. Oh. Die Welle beschützt dich einfach immer. Die ist immer für dich da. Die rauschende Welle. Okay, und auf was stehst du denn? Auf Männlein oder Weiblein? Oh, ist das ganz egal. Hauptsache, ich lieg in meiner Welle und was dann kommt, das ist mir egal. Die Welle ist für jeden da und ich bin einer von der Glaubensrichtung, die Welle muss da sein, ja. Und wenn ich dann am Strand liege und dann werde ich von der Welle überspült und überschwemmt, dann ist es mir egal, was kommt, Holmes. Ja. Wie alt bist du? Ich mach mich halt immer glücklich. Darf ich dann fragen, wie alt du bist? Wie alt ich bin, Holmes? Ich bin jung gehalten durch die Welle. Ich bin 22. 22? Und woher kommst du? Ja, ich komme von überall und nirgendwo. Je nachdem, wo mich die Welle hintreibt, weißt du? Ja, okay, dann... Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich wollte einfach nochmal kurz anrufen, um deine Mithörer und Zuhörer nochmal ein bisschen glücklich zu machen. Ja. Und dir auch nochmal mit der Welle beglücken, weißt du. Ach so, und kannst du jetzt nochmal kurz eine Welle nochmal zum Schluss machen? Ich mach dir nochmal die schönste Welle, die du je in deinem Leben gehört hast. Okay. Die war speziell für dich, Holmes. Dank dir, Digga. Ich wünsche dir noch was, Holmes. Und mach's guten Traum von der Welle heute Nacht. Okay. Und falls du nochmal hörst, dass du am besten nochmal anrufst, falls ich wieder so ein aggressiver rufst nochmal an, ne? Dann machst du ihn wieder unaggressiv. Ja. Wir verstehen uns schon. Mach's gut, Holmes. Okay, mach's auch gut. Ciao, Süßer.